sehr mühsam, durch noch ungetan schwer und wie gebunden hinzugehen, gleich dem ungeschaffenen Gang des Schwans. Und das Sterben, dieses nicht mehr fassen, jenes Kunst, auf dem wir täglich stehen, deinem ängstlich sich niederlassen. Sanft empfangen und die sich wie glücklich und vergangen unter ihm zurückziehen, Flut um Flut, während er unendlich still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener zu ziehen geht.